Ja, ich darf auch noch mal ganz herzlich begrüßen hier an der Stelle. Das Thema ist heute Abend Gebet. Ich weiß nicht, versteht mich jeder? Also zu leise? Versuch ich's lauter, und falls ich leiser werden sollte, bitte melden. Warum bete ich und wie bete ich, ist der Abend überschrieben. Und ich habe noch einen Untertitel drunter, wobei das mir etwas missglückt. Der Untertitel muss ja eigentlich normalerweise kleiner sein als der. Also hört Gott Gebet. Ich würde gern anfangen, ein paar Takte kurz zu mir zu sagen. Also ich heiße Olaf Steding. Wir wohnen seit 7 Jahren im Allgäu. Familie ist seit 6 Jahren mit hier im Allgäu. Ich bin Wirtschaftsflüchtling, also bin aus Hannover gekommen. Arbeitgeber, eine Therapieeinrichtung, hat Insolvenz gemacht. Dann ging auf einmal hier eine Tür auf. Das ist so die eine Seite der Medaille. Es hat vielleicht gleich auch was mit dem Thema Gebet zu tun, weil wir haben um offene Türen gebetet damals. Und eigentlich war klar, offene Türen können nur Niedersachsen und oder Nordrhein-Westfalen sein. Und dann so eine halbherzige Bewerbung hier ins Unterallgäu, und auf einmal war das die Tür, die auf war. Das kann übrigens auch umgekehrt gehen, ne? Das, also Gebet hat ein gewisses Risiko. Meine Frau war zu Anfang nicht so begeistert. Ne? Das hat, bis wir dann auch Führung Gottes und Antwort Gottes da drin erkennen konnten, das hat eine Zeit gedauert. Ja, ich hole noch mal ein bisschen weiter aus zu meiner Geschichte, weil da auch meine ersten Gebetserfahrungen mit drin hängen. Ich bin 1982 das erste Mal nach Süddeutschland gegangen. Da bin ich in Zivildienst gegangen. Ich war vorher in Bremen im CVM, bin ich Christ geworden, und dann war Zivildienst im CVM angesagt. Und Süddeutschland, das war für uns damals einfach eine Ecke Richtung Süden. Das nannte sich Hildesheim. Also wer weiß, wo es ist, Also gibt auch eine gute Begründung. Also mit 20 wusste ich schon, dass das nicht richtig Süddeutschland ist, aber für uns als Kinder war das Süddeutschland, weil da war die norddeutsche Tiefebene zu Ende und fing Mittelgebirge an. Das ist ein Zeichen für Süddeutschland. Manchmal, vielleicht ist das auch mit dem Alpha-Kurs in manchem so und mit Gott, also die Richtung erstmal. Ne, da kann man, glaube ich, schon vom Bild her übertragen. Und wie das so manchem geht, der aus so einem christlichen Kreis in den anderen kommt, die waren da anders drauf in Hildesheim. Das war, manches hatte ich noch nie so mitgekriegt. Und dann war eine Erfahrung für mich, hatte schon gemerkt, Gott hört Gebet. Also hat mich auch verändert und mir Freude geschenkt, und manches hat sich an mir verändert. Die Erfahrung hatte ich schon vorher in Bremen gemacht. Und dann habe ich in Hildesheim, war eine Mitarbeiterin im CVDM, die erzählte mir was ganz Merkwürdiges. Die erzählte nämlich, wenn sie Sachen verlegt, dann betet sie. Und erzählte dann eine Geschichte, wie sie was gefunden hat. Also ich habe es nicht geglaubt. Das konnte nur Zufall gewesen sein. Ich war dann ein halbes Jahr später, hatten wir Zeltlager mit dem CVM, ein bisschen spartanischer, wie die heute laufen, mit dem Fahrrad in den Harz gefahren und ohne Fahrzeug, 20 Jugendliche, und wir haben Fußball gespielt mit den Jugendlichen. Und was wir hatten so eine ganz große Metallkiste, wo wir alle Wertsachen drin hatten, mit Steinen beschwert, und die hatte ein großes Schloss. Ich glaube, ich hatte den Schlüssel in der Tasche beim Fußballspiel. Es kam, wie es so kommen musste. Fußball gespielt, relativ hohes Gras auch. Und am Schluss war die Frage, wo ist der Schlüssel? Und wir haben sehr systematisch diesen Platz durchgekämmt, und kein Erfolg. Und dann fiel mir diese Begebenheit mit dieser Mitarbeiterin aus dem CVM ein. Und ich dachte, naja, versuchen kann man es doch mal. Und dann haben wir uns dann auch mit den Mitarbeitern und Jugendlichen zusammengestellt. Ich habe gedacht, irgendwie müssen die einen für bekloppt halten, aber wir haben gebetet, dass wir den Schlüssel finden. Und ich bin 3 Schritte gegangen nach dem Gebet und dann lag er mir vor der Fußspitze. Zufall, ne, dass eine zweite Gegebenheit, auch ein Schlüsselerlebnis, auch ein Schlüsselerlebnis, Familienurlaub in der Toskana, damals noch 3 relativ kleine Kinder, auch so Campingplatz, bisschen spartanisch, Fahrräder hatten wir dabei, mit Fahrrädern an den Strand gefahren, ein großes langes Schloss, um alle Fahrräder miteinander zu verbinden. Und wunderschöner Tag am Strand, haben wir sehr genossen und dann ging es zurück. Und dann war die große Frage, ich weiß nicht, ob es das in anderen Partnerschaften auch gibt, wer von uns hatte den Schlüssel? Und er war jedenfalls nicht mehr da. Und das hätte man, heute würde man, wenn man es filmen würde, bei YouTube reinstellen und es hätte Hunderttausende an Aufrufen. Wir mit Kindersieb und so weiter, den Sand gesiebt da in der Toskana und eine Stunde, ich weiß nicht, ob wir eine Stunde im Gange waren. Und dann kamen wir auch relativ spät drauf, wir könnten es ja uns an Jesus wenden. Und dann war das auch das Heiße, wir haben gebetet und meine Frau stützt sich so nach hinten ab in den Sand und hat den Schlüssel in der Hand. Ja, ich will damit nicht sagen, dass man als Christ nicht den Schlüsseldienst rufen kann. Ne? Das kann man schon auch. Aber ich glaube und wünsche mir das für heute Abend, manchmal brauchen wir so Schlüsselerlebnisse. Nee, es geht letztendlich nicht um den Schlüssel, der wiedergefunden ist, aber schon um eine Erfahrung in der Beziehung mit Jesus. Es beten, ja, so, was ist Gebet? Es beten relativ viele Menschen in unterschiedlichen religiösen Hintergründen, aber es gibt Umfragen, dass auch Menschen, die eigentlich nicht religiös sind, beten in schwierigen Situationen. Und es wäre interessant, wenn mal die Christen hier so in der Runde, welche Erfahrungen haben sie denn eigentlich mit dem Gebet gemacht, bevor so ein Anfang in der Beziehung mit Jesus war. Ich habe als Jugendlicher auch gebetet. Da bin zwar konfirmiert, aber hatte eigentlich keine Kontakte zur Kirche, zur Gemeinde. Ich habe gebetet, als Versetzung gefährdet war. Und das musste ich 3 Jahre hintereinander tun. Ja, Gott war gnädig. Ne, das würde ich im Rückblick sagen. Obwohl ich eigentlich, das war das Gebet zu dem unbekannten Gott. So würde ich es heute mal beschreiben. Ja, Gebet, wenn wir fragen, was ist Gebet, dann müssen wir eigentlich bei Jesus schauen. Was sagt Jesus über das Gebet? Weil Jesus ist der Experte zum Thema. Und da gibt es eine Reihe an Aussagen auch in der Bibel. Und gibt einiges um das Vaterunser herum, was wir hier vorne sehen. Da geht es im Matthäusevangelium, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und dann kommt, darum sollt ihr so beten, zum Vater unser kommen wir dann. Also was da eigentlich deutlich wird, es geht nicht um ein Ritual. Da schon ein Zeichen, auch um sich selber zu präsentieren. Also wohl in wohlgeformten Worten zu beten, sich darzustellen vor anderen. Und da macht Jesus deutlich, darum geht es nicht. Es ist kein religiöses Ritual, sondern es geht um Beziehung. Es geht darum, in Kontakt zu sein mit dem lebendigen Gott. um Begegnung, Gespräch, Kontakt mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit unserem Vater im Himmel. Und zum Vater im Himmel, da würde ich gerne die Elisabeth bitten, die auch persönliche Erfahrung einbringt. Ja, Erfahrung mit dem Gebet, ich denke, das hat fast jeder. Und ich habe einen längeren Weg der Erfahrung. Ich fange mal ziemlich vorne an, nämlich bei meinem Elternhaus. Es war ganz normal und üblich, dass zu Tisch gebetet wurde, das Tischgebet. Das hat mir so die Sicht eröffnet, das Essen, was Kostbares, was Wertvolles, was ist, was mir mein himmlischer Vater gibt. Dann das Abendgebet, kenne ich sehr gut. Meine Mama, die hat immer, müde bin ich, geh zur Ruhe betet. Ich weiß jetzt, betet ihr das auch? Kennt ihr das? Schon bekanntes. Mit 12, als ich dann 12 war, hat sie gesagt, Schluss, jetzt kannst du es selber. Da war ich richtig traurig. Und mir hat es richtig gefehlt, dass die abends nur zu mir ans Bett kam. Eine Erfahrung, was ich jetzt euch noch ein bisschen genauer erzählen möchte, ist die Erfahrung beten zu meinem Vater im Himmel. Ich war auf einem Seminar, das war jetzt vielleicht 10 Jahre her. Und zwar hat es das Thema gehabt, Vater im Himmel. Es ging erstmal um unseren irdischen, nein, es hat das Thema gehabt, unser Vater, Entschuldigung. Und es ging erstmal um den irdischen Vater. Wie haben wir den erlebt? Welche Bilder haben wir in uns? Was waren die guten, was aber auch die vielleicht verletzenden Dinge unserer Kindheit? Und dann im zweiten Teil ging es um den Vater im Himmel. Zuerst jede Menge Bibelstellen. Es gibt sehr viele Bibelstellen über den Vater in der Bibel, die erspare ich euch jetzt. Aber eine, die ist mir hängen geblieben und ich fand es so richtig cool. Da kommt ein Jünger zu Jesus und sagt, du, bring uns mal das Beten bei. Wie geht es denn so? Wie soll er mir das so machen? Und Jesus sagt, macht's ganz einfach so. Und dann hat er dieses Gebet ihnen vorgebetet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also beginnend mit Vater. Und interessant ist, wenn man dieses Vater im Aramäischen liest, also das war diese Sprache, die Jesus und seine Jünger gesprochen haben, dann heißt es, wenn man es jetzt übersetzen würde, unser Papa. Also wird eigentlich heißen, unser Papa im Himmel, geheiligt werde dein Name. Nach diesem Seminar habe ich das einfach mal ausprobiert. Ich habe meine Gebete öfter mal mit mein Papa angefangen, mein Papa im Himmel. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, so wie es vorher im Gebet war, mei, was einfach so auf meiner Seele ist. Manches Mal war es Zorn und Wut. Mein Papa, ich bin richtig wütend. Oder mein Papa, heute fällt es mir schwer. Und dann habe ich ihm erzählt. Oder mein Papa, hey, ich bin so richtig glücklich. Unterdessen, das kannte ich früher auch nicht, kann ich spazieren gehen. Und dann erzähle ich meinem Papa im Himmel einfach so, was auf meinem Herz ist, was da gerade kommt und sprudelt. Und es ist eine richtig schöne Erfahrung. Ich habe durch das Gebet mit dem Papa im Himmel eine Vertrautheit zu ihm gekriegt. So eine ja, einfache Beziehung. Ich würde fast sagen, eine Liebe zu ihm gekriegt. Jetzt erzähle ich euch mal bloß 3 Beispiele noch von dem letzten Tag, also von gestern und heute. Meine Kollegin zum Beispiel vertraut mir an. Die Schwanger, die hat jetzt bloß noch morgen zu arbeiten, sie vertraut mir an und sagt, du, mein Mann hat mich sitzen lassen, die sind extra umgezogen, die eine neue Wohnung gekauft und gebaut, ich sitze ganz allein da, einen Tag bin ich nur bei euch, na hocke ich allein in der Bude, ich habe so Angst. Mei, wir haben ewig geredet, wir haben noch zusammen einen Kaffee getrunken, das ist sehr bedrückend und ganz am Schluss habe ich gesagt, du, soll ich beten für dich? Darf ich für dich beten? Dann sagt sie, weiß ich nicht. Und am Abend, 5 Stunden nach, kam ein SMS und sagt, ich fand es richtig toll, kannst du nicht für mich beten? Und ich sage, mein Papa im Himmel, du siehst meine Kollegin, wie verzweifelt die ist, in welcher Not sie ist. Nimm du dich ihrer an. Gib irgendwas Gutes, gib irgendwas Warmes in ihr Herz, hilf ihr. Am Abend Tagesschau, das kennt ihr auch, man ist erschüttert. Und manches Mal kann ich eigentlich nur schreien und sagen, Papa im Himmel, erbarm dich, der Flüchtlinge, erbarm dich der Not, hilf du. Und dann heute früh kam noch ein Anruf, bevor ich gegangen bin. Da hat meine Freundin mir nur schnell angerufen und hat gesagt, du, können wir schnell am Telefon zusammen beten. Und dann haben wir einfach für ihre Situation gebetet. Und da war wieder das, mein Papa im Himmel, sorg du für sie. Und jetzt habe ich euch noch ein Bild mitgebracht. Das Bild, das hängt bei mir im Schlafzimmer genauso, wenn ich in meinem Bett liege, dass ich das am Schluss noch sehe. Ah ja. Und zwar habe ich das kurz nach dem Seminar, bin ich zu einer Freundin gegangen und habe gesagt, ich kann mir das mit dem Papa im Himmel, mit dem Vater im Himmel manchmal gar nicht so richtig vorstellen. Und ich bin ein Mensch, der von Bildern ganz viel profitiert und mir dann was besser merken kann. Und dann hat sie mir dieses Bild geschenkt. Und das habe ich dann in meinem Schlafzimmer aufgehängt und sie hat zu mir gesagt, du, so geborgen wie dieses Kind in der Hand bist du bei Gott. So getröstet wie dieses Kind bist du bei Gott. So geborgen wie dieses Kind bist du bei Gott. Und ich mache es heute oft immer noch, wenn ich kurz bevor ich die Augen zumache und schlafe, dann sage ich bewusst laut, danke mein Papa im Himmel, ich bin so geborgen, ich bin so getragen, ich bin so beschützt, ich bin so behütet. Ich danke dir dafür. Vielen Dank. Ja, es geht um Beziehung, um Kontakt. Beten, Christen beten zum Vater. Christen beten durch den Sohn. Ich weiß nicht, wer in Gottesdiensten schon mal irritiert war, da wird im Namen Jesu gebetet. Das ist eine merkwürdige Formulierung, mag man meinen. Vielleicht denkt auch mancher, das ist so eine Zauberformel. Dann funktioniert da was, so was Magisches. Es geht beim Beten nicht um was Magisches. Wenn im Namen Jesu gebetet wird, dann beziehen wir uns auf das, was Jesus auf Golgatha getan hat. Er hat den Weg, den Zugang zum himmlischen Vater geschaffen. Und so können wir im Namen, in der Vollmacht auch Jesu beten, der diesen Kontakt hergestellt hat. Ich könnte euch im Anschluss an heute Abend alle zu uns zum Eisessen einladen nach Hause und sagen, kommt, und wenn dann 50 Leute vor der Tür stehen oder 60, würde meine Frau wahrscheinlich ein bisschen verspannt gucken, denn die weiß davon nichts. Ich glaube, wir haben auch maximal eine Packung noch im Hause. Es wäre was anderes, wenn ich hier stehen würde und sagen, ich lade euch auch im Namen meiner Frau ein. Ne, das heißt, sie steht dann dahinter. Und wir wissen das an mancher Stelle, dass der Name des Einladenden einfach, also es entspräche dann dem Willen meiner Frau und ich würde auch hier in der Vollmacht meiner Frau dastehen. Das ist auch was im Namen Jesu, das heißt im Willen auch Jesu zu beten und auch uns auf seine Verheißung zu berufen. Christen beten im Geist, im Heiligen Geist. Manchmal kenne ich Situationen in meinem, ich weiß gar nicht so richtig, wie und was ich da beten kann. Erlebe mich hilflos und habe keine Worte. Mir tut es gut, zum Beispiel dann, wenn ich in den Bergen unterwegs bin und auf einmal kommen mir Worte. Wir werden da beten im Heiligen Geist, das wird noch auch größeres Thema sein an dem Wochenende. Also da lohnt es sich unbedingt dabei zu sein. Ja, warum eigentlich beten? Gott weiß doch alles. Also meine Frau, die weiß nach 24 Ehejahren auch eine Menge über mich. An mancher Stelle weiß sie sogar manche Dinge über mich, die ich selber nicht weiß. Aber wir haben immer wieder mal Phasen, ich weiß nicht, ob es andere auch kennen, da kommt die Kommunikation zu kurz. Wir reden zwar miteinander über irgendwelche technischen Dinge, was wichtig ist, welcher Elternabend wann ist und so weiter, aber wir begegnen uns nicht richtig. Wir hatten zum Beispiel vor dem Sommer so eine Zeit, da blieb das auf der Strecke, da ging viel aneinander vorbei. Dann, das kann ich auch nur als Geschenk Gottes im Nachhinein sehen, hatten wir zu zweit Urlaub, Zelten in der Toskana. Am Anfang erstmal so der ganz große Krach, weil sich ganz viel aufgestaut hat. Weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der sowas kennt hier in der Runde. Ganz großer Krach, und das hat dann dazu geführt, wir hatten manches an Programmen, Kulturprogrammen und Shoppingprogramme und was weiß ich alles. Und wir haben ganz viel gecancelt, wir waren beieinander. Also wir waren ganz viel auf dem Campingplatz am Strand und haben ganz viel Zeit miteinander gehabt, sind in Kontakt gekommen. Manchmal waren wir auch sprachlos miteinander, aber so eine wohltuende Sprachlosigkeit, die andere kenne ich auch, ne, die kennen wir auch. Es geht auch in der Beziehung zu Jesus. Ne, es gibt so dann vielleicht doch, also ich kenne Phasen, da ist es mehr so ein rituelles Gebet, und das ist auch gut. Das kann gut sein in so Phasen, einen Psalm zu haben, mit einem Psalm zu beten, und mit dem Kopf bin ich vielleicht doch wo ganz anders. Ich bin gar nicht richtig drin in der Beziehung. Aber dann ist es auch immer wieder gut, an so Punkte zu kommen und das Kulturprogramm und das Shoppingprogramm zu canceln und in der Beziehung zu sein. Ich habe einen Freund, mit dem wandere ich ganz gerne zusammen. Das Schöne ist, wir können auch mal 2 Stunden miteinander wandern, ohne miteinander zu reden. Das ist auch mit Jesus. Wir können beieinander sein, miteinander gehen, und da sind gar nicht so große Worte gefragt. Ja, es gibt verschiedene Formen des Gebets für manches. Dank, Lob, Anbetung, Sündenbekenntnis. Es gibt sowas, und das auch in der Stille, ein hörendes Gebet. Aber wenn wir die Psalmen sehen, dann hören wir auch, wir können klagen vor Gott. Ne, damit können wir kommen. Das Bitten spielt schon insgesamt eine ganz wichtige Rolle. Diese beiden Schlüsselerlebnisse nochmal. Der Schlüssel war nicht das Entscheidende, aber die Auswirkung, die das gehabt hat. Ne? Also vielleicht das eine noch, das hat ja, eigentlich hätte ich was gelernt haben können. Also beim zweiten Mal wieder den Sand gesiebt, so lange, ich hätte ja auch gleich kommen können zu Jesus. Ne? Ich gehöre jetzt zu der Gattung von Männern, die auch erstmal 20 Minuten durch eine Stadt fahren, bevor sie nach dem Weg fragen. Bei manchem geht das auch im Gebet dann schneller, ne? dass wir da mit Jesus in Kontakt kommen. Die Auswirkung, das war stark, sowohl in der Freizeit, auf einmal machen da die Jugendlichen die Erfahrung, da wird gebetet und da ist Gebetserhörung da. Und der Urlaub, in dem wir waren mit unseren Kindern, den ist dann anschließend Gebet ganz wichtig geworden für unseren Urlaub, weil das war so stark, miteinander da etwas zu erleben. Also letztendlich war der Schlüssel eine kleine Geschichte dabei, aber eigentlich was Großes, was dann in Bewegung gesetzt wurde. Ja, auch Jesus hat gebetet, und das, wer so eine Bibel hat mit Konkordanz, das lohnt sich mal nachzuschlagen, wie das ist, wenn Jesus gebetet hat. Er stand, er stand in ununterbrochener Beziehung zum Vater. Da bin ich ein bisschen kritisch. Ich glaube, es gibt einen kurzen Punkt, wo diese Beziehung unterbrochen war, wo er am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also wo er im Grunde in unsere Situation hineingegangen ist. Aber von Jesus dieses Beten lernen, das lohnt sich danach, da in der Bibel auch nachzuschlagen. Gebet, ich habe jetzt viele Beispiele aus dem persönlichen Rahmen. Die Elisabeth hatte eins, so, wo man auch darüber hinaus schauen. Verändert Gebet auch das Leben in dieser Welt? Ich glaube, dass das der Fall ist, dass Gott auch in unserem kleinen und großen Umfeld verändert. Da, nicht nur da, aber eben auch da, wo wir zu ihm kommen. Gebet für Politiker, für die, die Verantwortung haben in der Wirtschaft, auch für die Menschen in den Krisenherden dieser Welt. Er hört Gott alle Gebete, das ist die Frage. Hört Gott Gebet? Und da habe ich jetzt, oder wir haben jetzt Beispiele, wo das so der Fall war. Und es gibt das andere, dass wir dann nichts hören, wie er Gebet hört. Und es gibt auch Situationen, wo ich erstmal gar nicht mitkriege, dass er gehört hat, dass er geantwortet hat. Also ich könnte jetzt aber, guck so ein bisschen auf die Uhr, auch eine Gegebenheit erzählen, wo Gott dreimal zu mir geredet hat, bis ich es dann begriffen habe, ne, was er für mich will. Oder erzähle ich das doch noch kurz, ja? Ich habe, kurz haut nicht hin, aber ich schaue, wie was. Ja, so mit Mitte 37, 38 war für mich die Frage nochmal zu studieren. Und ein großes Hin und Her, weil mit drei Kindern, da hängt auch einiges dran. Und Stelle zu kündigen und Studium anzufangen. Ich hatte mich beworben für einen Studienplatz und kriegte zu meiner Überraschung eine Absage mit dem, dass ich auf der Warteliste auf Platz 2 stehe. Wurde mir auch gesagt, das ist so gut wie sicher, dass ich den dann kriege. Und ich war eigentlich sehr, also diese Frage hatte mich vorher schon länger beschäftigt, ich war sehr unsicher in dem. Und was denn, packe ich das überhaupt? Und viele Fragen, viel Lamentieren, was dann kam. Und dann konnte man auf so einem Ankreuzbogen ankreuzen, ich will diesen Wartelistenplatz oder ich will fürs nächste Semester oder ich verzichte ganz. Und dann habe ich angekreuzt fürs nächste Semester. Dies ist mir zu schnell, ich habe es verschoben. Und eine Woche später kriegte ich dann wieder Post von der Fachhochschule, Zusage für dieses Semester. Ich mich hingesetzt, einen Brief geschrieben, ist ja sehr schön und nett, aber das passt irgendwie nicht in mein Timing. Brief abgeschickt, unsicher geworden. Dann waren wir bei Freunden und die haben mit uns gebetet. Das ist manchmal auch gut, wenn andere da sind, die mit einem beten und mit uns beten. Und die haben uns dann auch was gesagt, fahrt doch jetzt hin. Da waren wir in Düsseldorf, haben wir gebetet. In Hannover war die Fachhochschule. Sind wir am nächsten Tag nach Hannover gefahren. Und ich da in die Verwaltung der Fachhochschule, fing da stotternd an, meinen Text aufzusagen, geht da nicht vielleicht doch noch was. Die Verwaltungsfrau schaute mich an und sagte, bleibt's denn jetzt dabei? Ich sage ja. Und dann nahm sie das Blatt, was sie gerade in dem Augenblick in der Hand hat. Da hat sie nämlich, war sie gerade dabei, meinen Brief, den hatte sie gerade in dem Augenblick, als ihr aus Düsseldorf kam, da vor sich, den einzutippen. In dem Augenblick kam ich da ins Büro. Und dann hatte ich den Studienplatz. Das war für mich einmal eine starke Erfahrung. Das hat dann auch, war dann auch wesentlich in Phasen, wo es schwer war, mit Studium und Job und Familie alles miteinander unter einen Hut zu bringen. Also da, wo wir merken, Gott redet hinein. Manchmal ist es auch gut, wenn er dreimal was deutlich macht. Ja. Aber jetzt muss ich gucken, dass ich den Bogen wieder zurückfinde. Gott hört sicherlich nicht alle Gebete. Also einmal ist das Gute, dass er es besser weiß. Ne, er hat einfach einen besseren Überblick, als wie ich den habe. Also die Erfahrung, glaube ich, haben viele von uns gemacht, dass es dann gut war, wenn Gott Gebet nicht oder ganz anders erhört hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Manchmal wir auch aus einer bestimmten Erfahrung kommen und so muss doch Gott jetzt das Gebet erhören und es kommt dann anders. Aber es gibt sicherlich das auch, dass wir den Eindruck haben, da ist irgendwas dicht, da ist irgendwas verschlossen. Gott hört nicht. Das kann manchmal auch mit Schuld zu tun haben. Das kann manchmal auch damit zu tun haben, dass ich da um mich selber in der Form kreise, an auch Wege gehe, wo mir eigentlich klar ist, das sind nicht die Wege Gottes, die Wege, die Gott für mich will. Und ich krieg's nicht mit, wie er da in mein Leben hineinredet. Der Nicky Gamble, der bringt verschiedene Strukturen oder verschiedene Anstöße zum Thema Gebet. Wir haben vorhin angebetet. Das ist vielleicht für manche eine fremde Sache, also anzubeten, Jesus anzubeten, zu loben, zu preisen. Dann ist ein zweites Bekennen von Schuld. Bedanken. Anliegen nennen. Da haben wir, in den Büchern sehen wir, dass dieses Modell, diese Abba-Struktur, anbeten, bekennen, von Schuld bedanken und Anliegen nennen. Bekennen von Schuld, das ist immer wieder für mich eine ganz existenzielle Sache eigentlich, abends auch nochmal vor Jesus zu bringen, du, da habe ich daneben gelegen. Es gibt manche Formulierungen, die wir aus christlichen Gemeinschaften, aus Liturgie nehmen, in Gedanken, Worten und Werken. In dem, was ich, wo ich in meinem Tun daneben gelegen habe, aber auch wo ich in meinem Lassen daneben gelegen habe. So, jetzt muss ich doch mal schauen. So eine kleine Abkürzung durchs Vaterunser auch hindurch. Da sind mir vielleicht noch mal ein paar Punkte wichtig. Dein Reich komme, ist so ein Gebet im Vater unser. Das Reich Gottes, da kommen wir wieder auf Golgatha zurück, das ist angebrochen mit Jesus am Kreuz von Golgatha, in Kreuz und Auferstehung. Und wenn ich bete, dein Reich komme, dann bete ich auch, dass dieses Reich sich vollendet, dass Jesus wiederkommt. Aber ich bete auch, dass dein Reich kommt in mir, vielleicht in Menschen um mich herum. Ein Beispiel auch hier von einer gläubigen Mutter, die durch ihren Teenager an ihre Grenzen kam. Der Teenager faul, jähzornig, Lügner, Betrüger, Dieb. Also da muss viel zusammengekommen sein. Und später Karriere, viel Geld, mehrere Frauen gleichzeitig, dann eine ganz eigenartige Sekte. Und diese Mutter kam an ihre Grenzen, aber hat nicht aufgehört zu beten. Und eines Tages, das war für sie was Ermutigendes, sah sie ihren Sohn und das Licht Jesu durch ihn scheinen. Also hatte da ein Bild. Das hat ihr Mut gemacht für die nächsten Jahre. Das hat noch 9 Jahre gedauert. Dann vertraute der Sohn Jesus sein Leben an. Die Mutter, vielleicht den meisten hier nicht bekannt, hieß Monika, der Sohn Augustinus, einer der größten Theologen der Kirchengeschichte, ein sogenannter Kirchenvater. Ja, dann vielleicht unser tägliches Brot ist manchmal ganz schwierig für uns in unseren Kreisen, weil und trotzdem, es ist alles, ja, ist das alles aus Gottes Hand? Dann ein Zusammenhang und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also es kommt eigentlich immer wieder das, Jesus das zu bringen, was nicht okay ist. Und ich kann immer wieder kommen. Das ist, merke ich, für mich manchmal unbegreiflich, immer wieder auch mit ähnlichen oder gleichen Dingen zu kommen. Aber dann steht hier im Vater unser eine etwas merkwürdige Formulierung und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und interessant ist, weil es dann nochmal im Nachwort des Vaterunsers auch nochmal verstärkt wird, dieser Zusammenhang Vergebung von Gott und eigenes Nicht-Vergeben-Können, das wird hier in den Zusammenhang gestellt. Gibt verschiedene Texte da, auch in den Evangelien. Also da scheint eine hohe Bedeutung daran zu sein, da wo ich nicht vergeben kann, dass das Auswirkungen auch auf das hat, wie ich Vergebung von Jesus erlebe. Für mich war es mal ganz wichtig, ich habe einen Lehrer gehabt, meine Situation wird vielleicht der eine oder andere auch mal erlebt haben, bin in der Schule vorgeführt worden, so als 15-Jähriger. Oder ich habe mich vorgeführt erlebt, sagen wir es mal etwas vorsichtig, ich habe den Mann gehasst. Und das hat lange Jahre Auswirkungen gehabt. Und ich kam dann an den Punkt auch mit anderen Christen zusammen, wo mir auf einmal deutlich wurde, und das ist dann der Heilige Geist mit im Spiel, es ist dran, dem Mann zu vergeben. Nicht von Angesicht zu Angesicht, aber Vergebung auszusprechen. Und ich habe gemerkt, ich bin anschließend in vielen Situationen freier gewesen. Eine Sache ist mir noch wichtig zu dem, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das lädt eigentlich ein, da wo ich Gnade Gottes erfahre, auch mit anderen barmherzig zu sein. Und gleichzeitig weiß ich auch von Menschen, die da einen Druck erleben. Es gibt auch Situationen, da ist das ganz schwer, anderen zu vergeben. Meine Arbeit habe ich viel zu tun, auch mit Menschen, die Missbrauch erlebt haben. Und das ist eine ganz schwere Geschichte. Da kann man nie sagen, vergeben müssen. Ich denke, dass das hier in diesem Zusammenhang auch nicht steht. Vergeben kann da kein Muss sein. Das ist mir wichtig. Mancher meint das erklärt ja manches. Aber wie gesagt, da diese Einschränkung ist mir an dieser Stelle wichtig. So, und damit wir jetzt noch zu den kleinen Gruppengesprächen hier auch kommen können. Vielleicht doch nochmal, wann und wie beten. Ich glaube, da muss jeder so auch seinen Rhythmus finden. Und es lohnt sich, dafür sind wir in der Gemeinde, auch nochmal zu hören, wie ist denn das bei dir und wie ist das bei dir. Als ich Christ geworden bin, die um mich herum alle früh morgens aufgestanden und in der Frühe gebetet. Ich habe manchmal erlebt, da ich konnte zwar einen Psalm lesen, aber viel mehr lief da gar nicht. Und habe dann auch später andere Zeiten erlebt, wo dieser Morgen eine gute Zeit war. Ich glaube, das ist einfach dran, auch herauszukriegen, an welchem, wo ist ein besonderer Platz der Begegnung mit Jesus, mit dem Vater. Wo ist eine besondere Zeit? Und es tut gut, da auch bestimmte Formen auch zu haben. Und das andere ist, dass Gebet überall stattfinden kann. Gebet unterwegs, Gebet, wenn ich hier stehe, Herr, wie soll es weitergehen? Und Gebet, ich bei mir, manchmal Gebet um Parkplatz im Auto, wenn es im Auto oder ich habe öfter, dass das ja auf dem letzten Drücker den Zug erwischen muss und dann ist das Gebet auf dem Fahrrad dann von Erkheim nach Sontheim. Also es gibt ganz verschiedene Situationen und eigentlich mir ist kein Platz eingefallen, an dem es nicht geht mit dem Gebet, aber es gibt unterschiedliche Formen des Betens. Was auch eine gute Sache ist, immer mal wieder oder auch über eine Zeit jemand anderen zu haben, der mit mir betet. So, das ist so ein alter Begriff in der Christenheit, so eine Zweierschaft. Also da einen Freund, Freundin, Bruder, Schwester zu haben und wir treffen uns und beten zusammen und hören zusammen und beten füreinander. Ja, ich höre hier auf an der Stelle. Meine Erfahrung ist schon die, das haut methodisch jetzt nicht so hin, wie ich es mir gedacht habe. Also Gott hört Gebet. Ich wünsche euch an der Stelle auch gute Gespräche in der Gruppe, weil aus der Begebenheit so mit dieser Frau im Zirfeld im Hillesheim, ich wünsche euch die Freiheit zu haben, auch in der kleinen Gruppe zu sagen, glaube ich nicht. Dass wir da wirklich eine große Offenheit haben, nicht meinen, weil wir hier im Gemeindehaus sind, hier muss man da irgendwie seine Zweifel oder seine Fragen zurückstellen. Ich wünsche uns gute Gespräche jetzt in den kleinen Gruppen. Vielen Dank. Vielen Dank, Olaf und Elisabeth. Wir machen jetzt zack, zack, und dass wir in die Gruppen kommen, weil nämlich um 21.15 Uhr kommt das Glöckchen schon wieder und erinnert